Kundgabe 3658. Empfangen durch Bertha Dudder am 16.01.1946. Anzünden des Lichtes. Gottes Wort. Durch die Nacht führe ich euch zum Licht, so ihr mir willig folget, so ihr dem Lichtschein nicht entflieht und die Dunkelheit dem Licht vorzieht. Ihr wandelt in der Finsternis auf Erden, solange ihr ohne Liebe dahingehet. Und so ich euch nun meinen Willen kundtu, so ich euch das Gebot der Liebe gebe und euch lehre, den Weg der Liebe zu betreten, zünde ich euch ein Lichtlein an, das seine Leuchtkraft vermehrt, so wie ihr meinen Willen erfüllet. Ich selbst bringe euch das Licht mit meinem Wort, das ihr nur zu befolgen braucht, um von strahlendstem Licht umflossen zu sein. Ich selbst zünde überall das Licht an, und seine Strahlen leuchten in alle Winkel. Sie können in weitem Umkreis wirken, so ihr selbst der Flammen Nahrung zutraget, so ihr sorget, dass sie nicht verlösche, sondern immer heller leuchte. So ihr unausgesetzt liebetätig seid und mein Wort immer tiefer in eure Herzen eindringen lasset, dann wird jegliche Dunkelheit weichen. Ihr werdet erleuchtet sein. Nichts wird euch mehr verhüllt bleiben in der Dunkelheit, sondern klar und hell vermöget ihr zu schauen, alles erkennend, alles begreifend. Denn in euch ist Licht, und Licht ist Wissen um die reine Wahrheit. Also müsset ihr auch die Lichtträger aufnehmen, die euch in meinem Auftrag bringen, was von mir ausgeht. Denn ich selbst sende sie euch zu, weil es noch finster ist auf Erden und ich die Finsternis durchbrechen will, so ihr keinen Widerstand entgegensetzet. Ihr müsset meinen Boten Gehör schenken, also willig Türen und Fenster öffnen, dass der Lichtschein hell in euer Haus dringen kann. Ihr müsset mein Wort aufnehmen und es wirken lassen in euch. Ihr müsset es in alle Herzenswinkel leuchten lassen. Ihr müsset euren Verstand tätig werden lassen und auch zugleich das Herz sprechen lassen. Dann werdet ihr die Wohltat des Lichtes verspüren. Ihr werdet frei werden von dem Druck der Dunkelheit, der so lange auf euch lastet, wie es Nacht ist in euch. Nacht des Geistes, die da Unkenntnis, Unfreiheit und irriges Denken bedeutet. Wo Licht ist, ist kein Überfall zu fürchten durch feindlich gesinnte Kräfte, denn sie werden erkannt, so sie sich nähern, und abgewiesen. Sie können das helle Licht nicht vertragen und wirken darum nur, wo die Dunkelheit der Nacht gebreitet ist, über die Herzen und Sinne der Menschen. Und deshalb warne ich euch, ich bringe euch das Licht, auf dass ihr diesen Kräften Widerstand leisten könnet, auf dass ihr sie aus dem Bereich des Lichtes verscheuchen könnet und unbedrängt eures Weges wandeln dürfet, immer dem Licht folgend, das ich vor euch hertrage, das euch den Weg zu mir hell und klar erleuchtet und das euch nimmermehr in die Irre führen wird. Und wo darum eines Lichtleins Schein euch erstrahlet, dort richtet euren Weg hin und wisset, dass allemal das Licht von mir selbst angezündet wurde, um euch zu helfen, die ihr noch in der Nacht des Geistes dahingeht. Freuet euch über jedes Aufflammen eines Lichtes. Lasset euch erquicken und laben von meinem Wort. Lasset es auch in euch einen Widerschein finden und gebet euch widerstandslos seiner Wirkung hin. Und es wird hell und Licht in euch werden, denn ich, das ewige Licht selbst, kann wirken in euch und euch helfen, selig zu werden. Amen.